Weil wir heut so lustig beieinander sitzen dann, so liegt unserem Geld auch nix dran. Weil wir vor der Früh gar nicht rauskommen dann, drum schwirren wir kein Hausmeister an. Wir haben nur ein Motto und dem bleiben wir treu, bis das uns das Augenlicht bricht. Es steht heute nix auf über ein Umtrarer, das ist schon eine uralte Geschichte. Ja, hallo, darum. Ja, hallo, darum. Es wird ein Wein sein und wir werden nimmer sein, drum müssen wir's Leben so lang's uns gefreut. Es wird schöne Madeln geben und wir werden nimmer leben. Drum greift man zu, grad ist noch Zeit. Hallo, Darin. Hallo, Darin. Hallo, Darin. Hallo, Darin. Hallo, Darin. Hallo, Darin. Hallo, Darin. Hallo, hallo. Wer wird denn schon sparen, das fällt uns gar nicht ein. Das heben wir uns auf, bis wir sterben. Da müssten wir in Wien nicht auf die Welt gekommen sein, wenn einer von uns wollt was erben. Wir lassen nichts zurück, na das ist schon bestimmt. Wir haben alles gern, nur keinen Streit. Und dass kein Notar unseren Erben was nimmt, verjuck's mir das Geld voller Schneid. Ja, hallo, darum. Ja, hallo, darum. Es wird ein Wein sein und wir werden nimmer sein. Drum müssen wir's Leben so lang's uns gefreit. Es wird schöne Madeln geben und wir werden auch noch leben. Drum greifen wir zu, grad ist noch Zeit. Hallo, Darin. Hallo, Darin. Hallo, Darin.